Nachdem Raskolnikow Herrn Luschin betrachtet hatte, lächelte er sarkastisch, ließ sich wieder auf das Kissen nieder und begann wie vorher, zur Zimmerdecke hinaufzuschauen. Herr Luschin aber nahm sich zusammen und schien sich zu entschließen, diese Sonderbarkeiten vorläufig nicht zu beachten. »Ich bedauere sehr, ja sehr, Sie in einer solchen Lage anzutreffen«, begann er von Neuem, mit Mühe das Schweigen brechend. »Wenn ich von Ihrem Unwohlsein gewusst hätte, wäre ich früher gekommen. Aber wissen Sie, die Geschäfte. Ich habe außerdem sehr wichtige Angelegenheiten im Senat zu erledigen, in meiner Eigenschaft als Advokat. Ich erwähne nicht die Sorgen, die auch Sie erraten können. Ihre Lieben, das heißt Ihre Frau Mutter und Ihre Schwester, erwarte ich stündlich.« Raskolnikow machte eine Bewegung und wollte etwas sagen. Sein Gesicht drückte eine gewisse Erregung aus. Pjotr Petrowitsch hielt in Erwartung inne, aber da nichts erfolgte, fuhr er fort: »Stündlich. Ich habe fürs Erste eine Wohnung für Sie ausfindig gemacht.« »Wo?« fragte Raskolnikow leise. »Gar nicht weit von hier, im Hause von Bakalejew.« »Das ist auf dem Wosnesensky-Prospekt«, unterbrach ihn Rasumichin. »In diesem Hause sind 2 Stockwerke als möblierte Zimmer eingerichtet. Der Kaufmann Juschin ist der Inhaber. Ich bin schon ein paar Mal dort gewesen.« »Ja, es sind möblierte Zimmer. Es ist fürchterlich dort. Schmutz, Gestank und dazu ein zweideutiger Betrieb. Mancherlei ist da schon vorgefallen. Ja, und der Teufel weiß, was da alles wohnt. Auch ich bin aus einem skandalösen Grunde mal hingegangen. Die Zimmer sind allerdings billig.« »Ich habe selbstverständlich nicht so viel erfahren können, da ich erst vor kurzem angekommen bin«, versetzte Pjotr Petrowitsch empfindlich. »Es sind übrigens 2 sehr, sehr saubere kleine Zimmer. Und da es nur auf eine sehr kurze Zeit ist, ich habe auch schon eine richtige, das heißt unsere künftige Wohnung gefunden«, wandte er sich an Raskolnikow. »Aber die wird erst instand gesetzt. Unterdessen behelfe ich mich auch selbst mit einem möblierten Zimmer, gleichfalls hier in der Nähe, bei Frau Lippewechsel, in der Wohnung eines jungen Freundes, Andrei Semjonitsch Lebesjetnikow. Er hat mir auch das Haus von Bakalejew empfohlen.« »Lebesjetnikow?« sagte Raskolnikow langsam, als ob er sich auf etwas besinne. »Ja, Andrei Semjonitsch Lebesjetnikow. Er ist im Ministerium angestellt. Kennen Sie ihn?« »Ja, nein«, antwortete Raskolnikow.